dort, Paula. Du stehst dort in der Aula. Ich seh dich so gern, Paula. Ich schwimm ne Runde Freistil, genau ja. Tatort Paula, für dich geh ich ins Wasser. Ich will dich, Paula Tador. Ich breche jeden Rekord. Mein Herz pocht schneller, Paula. Für dich geh ich heut mehrmals hintereinander. Ich geh ins Wasser. Ich will dich, Tatort Paula. Du stehst dort in der Aula. Ich seh dich so gern, Paula. Ich schwimm ne Runde Freistil, genau ja. Für dich geh ich ins Wasser.